Hey Alexandra, deine Küsse sind Champagner. Taka taka Lady Wanda, taka taka sexy Bomber. Hey hey Alexandra, deine Küsse sind Champagner. Taka taka Lady Wanda, taka taka sexy Bomber. Nachbarschaft. Hammer, es hat mich gleich erwischt. Wenn es mal keinen für dich gibt, oh Baby, bin ich genau dein Typ. Alle, alle, Alexandra, deine Küsse sind Champagner. Taka, taka, Lady Wanda. Sexy Bomber. Alle, alle, Alexandra, deine Küsse sind Champagner. Taka, taka, Lady Wanda. Taka, taka, sexy Bomber. Champagne.